Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 19. Mai 99. Hier sende ich den Wallenstein und was ich von den Piccolomini abgeschrieben liegen habe. Du tust Goethe und mir einen großen Gefallen, dass du die Anzeige machen willst, und je eher du sie fertigen kannst, desto lieber wird's uns sein. Ich brauche nicht zu sagen, dass ein anpreisender Ton nicht schicklich wäre, sondern bloß eine ruhige Sachdarstellung gewünscht wird, wie ein Freund von dem Werke des Freundes öffentlich sprechen und sich, wenn es nötig wäre, dazu bekennen kann. Die Kritik der Vorstellung wollen wir hier schon anhängen. Dein SCH